meine Nase nach. Ich rieche etwas. Hier ist Kaninchenstudio. Ist das denn ein Hotel? Leute, kommt herein, ich lade euch zum Frühstück ein. Habt Stehen, der Fahrrad Schlauch serviert, der Tommy hat euch angeschmiert. Was ist das? Tommy!